Wir trafen uns am nächsten Nachmittag in einem Café. Hermine saß schon dort, als ich kam, trank Tee und zeigte mir lächelnd eine Zeitung, in der sie meinen Namen entdeckt hatte. Es war eines der reaktionären Hetzblätter meiner Heimat, in welchen immer wieder von Zeit zu Zeit heftige Schmähartikel gegen mich die Runde machten. Ich war während des Krieges Kriegsgegner gewesen. Ich hatte nach dem Kriege gelegentlich zu Ruhe, Geduld, Menschlichkeit und Selbstkritik gemahnt und mich gegen die täglich schärfer und töricht und wilder werdende nationalistische Hetzerei gewehrt. Da stand nun wieder solch ein Angriff, schlecht geschrieben, halb vom Redakteur selbst verfasst, halb aus den vielen ähnlichen Aufsätzen der ihm nahestehenden Presse zusammengestohlen. Niemand schreibt bekanntlich so schlecht wie die Verteidiger alternder Ideologien. Niemand treibt sein Handwerk mit weniger Sauberkeit und Mühewaltung. Den Aufsatz hat Hermine gelesen und hatte daraus erfahren, dass Harry Haller ein Schädling und vaterlandsloser Geselle sei und dass es natürlich mit dem Vaterland nicht anders als übel stehe, solange solche Menschen und solche Gedanken geduldet würden und die Jugend zu sentimentalen Menschheitsgedanken statt zur kriegerischen Rache am Erbfeind erzogen werde. »Bist du das?« fragte Hermine und zeigt auf meinen Namen. »Nun, da hast du dir ordentlich Feinde gemacht, Harry. Ärgert es dich?« Ich las einige Zeilen, es war das Gewohnte. Jedes einzelne dieser klischierten Schmähworte war mir seit Jahren bis zum Überdruss bekannt. »Nein«, sagte ich, »es ärgert mich nicht, ich bin längst daran gewöhnt. Ich habe ein paar Mal die Meinung geäußert, jedes Volk und sogar jeder einzelne Mensch müsse, statt sich mit verlogenen politischen Schuldfragen in Schlummer zu wiegen, bei sich selber nachforschen, wie weit er selbst durch Fehler, Versäumnisse und üble Gewohnheiten mit am Kriege und an allem anderen Weltelend schuldig sei. Das sei der einzige Weg, um den nächsten Krieg vielleicht zu vermeiden. Das verzeihen Sie mir nicht, denn natürlich sind Sie selber vollkommen unschuldig. Der Kaiser, die Generäle, die Großindustriellen, die Politiker, die Zeitungen, niemand hat sich das Geringste vorzuwerfen. Niemand hat irgendeine Schuld. Man könnte meinen, es stehe alles herrlich in der Welt. Nur liegen ein Dutzend Millionen totgeschlagener Menschen in der Erde. Und Sie, Hermine, wenn solche Schmähartikel mich auch nicht mehr ärgern können, manchmal machen sie mich doch traurig. 2/3 von meinen Landsleuten lesen diese Art von Zeitungen, lesen jeden Morgen und Abend diese Töne, werden jeden Tag bearbeitet, ermahnt, verhetzt, unzufrieden und böse gemacht. Und das Ziel und Ende von dem allem ist wieder der Krieg, ist der nächste, kommende Krieg, der wohl noch scheußlicher sein wird, als dieser es war. Alles das ist klar und einfach. Jeder Mensch könnte es begreifen, könnte in einer einzigen Stunde Nachdenkens dasselbe Ergebnis finden. Aber keiner will das. Keiner will den nächsten Krieg vermeiden. Keiner will sich und seinen Kindern die nächste Millionenschlechterei ersparen, wenn er es nicht billiger haben kann. Eine Stunde Nachdenken, eine Weile in sich gehen und sich fragen, wie weit man selber an der Unordnung und Bosheit in der Welt teilhat und mitschuldig ist. Sieh, das will niemand. So wird es also weitergehen und der nächste Krieg wird von vielen tausend Menschen Tag für Tag mit Eifer vorbereitet. Es hat mich, seit ich es weiß, gelähmt und zur Verzweiflung gebracht. Es gibt für mich kein Vaterland und keine Ideale mehr. Das ist alles ja bloß Dekoration für die Herren, die das nächste Schlachten vorbereiten. Es hat keinen Sinn, irgendetwas Menschliches zu denken, zu sagen, zu schreiben. Es hat keinen Sinn, gute Gedanken in seinem Kopf zu bewegen. Auf 2, 3 Menschen, welche das tun, kommen Tag für Tag 1000 Zeitungen, Zeitschriften, Reden, öffentliche und geheime Sitzungen, die alle das Gegenteil anstreben und auch erreichen. Hermine hatte mit Teilnahme zugehört. »Ja«, sagte sie nun, »da hast du schon recht. Natürlich wird es wieder Krieg geben. Man braucht keine Zeitungen zu lesen, um das zu wissen. Darüber kann man natürlich traurig sein. Einen Wert hat das aber nicht.« Es ist gerade so, wie wenn einer darüber traurig ist, dass er trotz allem und allem, was er dagegen tun mag, unweigerlich einmal wird sterben müssen. Der Kampf gegen den Tod, lieber Harry, ist immer eine schöne, edle, wunderbare und ehrwürdige Sache. Also auch der Kampf gegen den Krieg. Aber er ist auch immer eine hoffnungslose Don Quixoterie. Das ist vielleicht wahr, rief ich heftig, aber mit solchen Wahrheiten wie der, dass wir doch alle bald sterben müssen und also alles Wurst und egal ist, macht man das ganze Leben flach und dumm. Ja, sollen wir denn also alles wegwerfen, auf allen Geist, auf alles Streben, auf alle Menschlichkeit verzichten, den Ehrgeiz und das Geld weiter regieren lassen und bei einem Glas Bier die nächste Mobilmachung abwarten? Merkwürdig war der Blick, mit dem Hermine mich nun ansah. Ein Blick voll Belustigung, voll Spott und Schelmerei und verständnisvoller Kameradschaft und zugleich so voll Schwere, Wissen und abgründigem Ernst. »Das sollst du nicht«, sagte sie ganz mütterlich. »Dein Leben wird auch dadurch nicht flach und dumm, wenn du weißt, dass dein Kampf erfolglos sein wird. Es ist viel flacher, Harry, wenn du für etwas Gutes und Ideales kämpfst und nun meinst, du müsstest es auch erreichen. Sind denn Ideale zum Erreichen da? Leben wir denn wir Menschen, um den Tod abzuschaffen? Nein, wir leben, um ihn zu fürchten und dann wieder zu lieben. Und gerade seinetwegen glüht das bisschen Leben manchmal eine Stunde lang so schön. Du bist ein Kind, Harry. Sei jetzt folgsam und komm mit mir. Wir haben heute viel zu tun. Ich werde mich heute nicht mehr um den Krieg und die Zeitungen kümmern. Und du? Oh nein, auch ich war bereit. Wir gingen zusammen. Es war unser erster gemeinsamer Gang in der Stadt. In ein Musikaliengeschäft und sahen Grammophone an. Klappten sie auf und zu, ließen sie uns vorspielen. Als wir eines davon sehr passend und nett und wohlfeil gefunden hatten, wollte ich es kaufen. Aber so schnell war Hermine nicht fertig. Sie hielt mich zurück. Und ich musste erst noch einen zweiten Laden mit ihr aufsuchen. Und auch dort alle Systeme und Größen vom teuersten bis zum billigsten ansehen und anhören. Und erst jetzt war sie damit einverstanden, in den ersten Laden zurückzugehen und den dort gefundenen Apparat zu kaufen. »Siehst du«, sagte ich, »das hätten wir einfacher haben können.« »Meinst du? Dann hätten wir vielleicht morgen den gleichen Apparat in einem anderen Schaufenster um 20 Franken billiger ausgestellt gesehen. Und außerdem macht Einkaufen Spaß. Und was Spaß macht, muss man auskosten. Du musst noch viel lernen.« Mit einem Dienstmann brachten wir unseren Einkauf in meine Wohnung. Hermine betrachtete mein Wohnzimmer genau, lobte den Ofen und den Divan, probierte die Stühle, nahm Bücher in die Hand, blieb lang vor der Fotografie meiner Geliebten stehen. Das Grammophon hatten wir zwischen Bücherhaufen auf eine Kommode gestellt. Und nun begann mein Unterricht. Sie ließ einen Foxtrott spielen, machte mir die ersten Schritte vor, nahm meine Hand und begann mich zu führen. Ich trabte gehorsam mit, stieß an Stühle, hörte auf ihre Befehle, verstand sie nicht, trat sie auf die Füße und war ebenso ungeschickt wie pflichteifrig. Nach dem zweiten Tanz warf sie sich in den Divan und lachte wie ein Kind. »Mein Gott, wie steif du bist! Geh doch einfach vor dich hin, wie wenn du spazieren gehst. Anstrengungen sind gar nicht nötig. Ich glaube, dir ist sogar schon heiß geworden. Na, ruhen wir 5 Minuten aus. Schau, das Tanzen ist, weil man es kann, gerade so einfach wie das Denken. Und zu lernen ist es viel leichter. Du wirst jetzt weniger ungeduldig darüber werden, dass die Menschen sich das Denken nicht angewöhnen wollen, sondern lieber den Herrn Haller einen Landesverräter heißen und ruhig den nächsten Krieg kommen lassen.« Nach einer Stunde ging sie fort mit der Versicherung, das nächste Mal werde es schon besser gehen. Ich dachte darüber anders und war sehr enttäuscht über meine Dummheit und Schwerfälligkeit. Ich hatte, wie mir schien, in dieser Stunde überhaupt nichts gelernt und glaubte nicht daran, dass es ein andermal besser gehen werde. Nein, zum Tanzen musste man Fähigkeiten mitbringen, die mir vollkommen fehlten. Fröhlichkeit, Unschuld, Leichtsinn, Schwung. Nun, ich hatte es mir ja längst gedacht. Aber siehe, beim nächsten Mal ging es in der Tat besser und begann mir sogar Spaß zu machen. Und am Schluss der Stunde behauptete Hermine, den Foxtrott könne ich jetzt. Aber als sie daraus folgerte, nun müsse ich morgen mit ihr in einem Restaurant tanzen gehen, erschrak ich heftig und wehrte mich mit Leidenschaft. Kühl erinnerte sie mich an mein Gelübde des Gehorsams und bestellte mich für morgen zum Tee ins Hotel Balance. An jenem Abend saß ich zu Hause, wollte lesen und konnte nicht. Ich hatte Angst vor morgen. Der Gedanke war mir entsetzlich, dass ich alter, scheuer und empfindlicher Sonderling nicht nur eines dieser öden, modernen Tee- und Tanzlokale mit Jazzmusik besuchen, sondern mich dort unter den fremden Menschen als Tänzer zeigen sollte, ohne doch irgendetwas zu können. Und ich gestehe, dass ich über mich selber lachte und mich vor mir selber geschämt habe, als ich allein in meinem stillen Studierzimmer den Apparat aufzog und laufen ließ und leise auf Socken die Schritte meines Fox repetierte. Im Hotel Balance anderen Tages spielte eine kleine Kapelle. Es wurde Tee und Whisky serviert. Ich versuchte, Hermine zu bestechen, setzte ihr Kuchen vor, versuchte, sie zu einer Flasche guten Wein einzuladen, aber sie blieb unerbittlich. »Du bist heute nicht zum Vergnügen hier, es ist Tanzstunde.« Ich musste 2-3 Mal mit ihr tanzen und zwischenein machte sie mich mit dem Saxophonbläser bekannt, einem dunklen, schönen, jungen Menschen von spanischer oder südamerikanischer Herkunft, der, wie sie sagte, alle Instrumente spielen und alle Sprachen der Welt sprechen konnte. Dieser Senior schien mit Hermine sehr gut bekannt und befreundet zu sein. Er hatte 2 Saxophone von verschiedener Größe vor sich stehen, die er abwechselnd blies, während seine schwarzen, gleißenden Augen aufmerksam und vergnügt die Tanzenden studierten. Zu meiner eigenen Verwunderung empfand ich gegen diesen harmlosen, hübschen Musikanten etwas wie Eifersucht, nicht Liebeseifersucht, denn von Liebe war ja zwischen mir und Hermine gar nicht die Rede, aber eine mehr geistige Freundschaftseifersucht. Denn er schien mir des Interesses und der auffallenden Auszeichnung, ja Verehrung, die sie für ihn zeigte, nicht so recht würdig zu sein. »Komische Bekanntschaft muss ich da machen«, dachte ich missmutig. Dann wurde Hermine einmal ums andere zum Tanz gebeten. Ich blieb allein beim Tee sitzen, hörte der Musik zu, einer Art von Musik, die ich bisher nicht hatte ausstehen können. Lieber Gott, dachte ich, nun soll ich also hier eingeführt und heimisch werden, in dieser mir so fremden und widerwärtigen, in dieser bisher von mir so sorgfältig gemiedenen, so tief verachteten Welt der Bummler und Vergnügungsmenschen, in dieser glatten, klischierten Welt der Marmortischchen, der Jazzmusik, der Kokotten, der Handlungsreisenden. Betrübt sorg ich meinen Tee und starrte in die halb elegante Menge. 2 schöne Mädchen zogen meine Blicke an, beide gute Tänzerinnen, denen ich mit Bewunderung und Neid nachblickte, wie sie elastisch, schön, fröhlich und sicher dahin tanzten. Da erschien Hermine wieder und war mit mir unzufrieden. »Ich sei nicht hier«, schalt sie, »um ein solches Gesicht zu machen und regungslos am Teetisch zu sitzen. Ich möge mir jetzt bitte einen Ruck geben und tanzen.« »Wie? Ich kenne niemanden. Das sei ganz unnötig. Ob denn gar keine Mädchen da seien, die mir gefielen? Ich zeig dir die eine schönere, die eben in unserer Nähe stand und in ihrem hübschen Sammetröckchen mit den kurzgeschnittenen, kräftigen Blondhaaren und den vollen, fraulichen Armen entzückend aussah. Hermine bestand darauf, dass ich sofort hingehe und sie auffordere. Ich wehrte mich verzweifelnd. »Ich kann doch nicht«, sagte ich unglücklich. »Ja, wenn ich ein hübscher, junger Kerl wäre, aber so ein alter, steifer Trottel, der nicht einmal tanzen kann, sie würde mich ja auslachen.« Verächtlich sah Hermine mich an. »Und ob ich dich auslache, ist dir natürlich einerlei. Was du für ein Feigling bist, das ausgelacht werden riskiert ein jeder, der sich einem Mädchen nähert. Das ist der Einsatz. Also riskiere, Harry, und im schlimmsten Fall lass dich eben auslachen, sonst ist es mit meinem Glauben an deinen Gehorsam vorbei.« Sie gab nicht nach. Beklommen stand ich auf und ging auf das schöne Mädchen zu, als eben die Musik wieder anfing. »Ich bin eigentlich nicht frei«, sagte sie und blickte mich neugierig aus den großen, frischen Augen an. »Aber mein Tänzer scheint in der Bar drüben hängen zu bleiben. Na, kommen Sie.« Ich umfasste sie und tat die ersten Schritte, noch verwundert darüber, dass sie mich nicht weggeschickt hatte. Da merkte sie schon, wie es mit mir stehe, und übernahm die Führung. Sie tanzte wunderbar, und mich nahm es mit. Ich vergaß für Augenblicke alle meine Tanzpflichten und Regeln, schwamm einfach mit, fühlte die straffen Hüften, die raschen, geschmeidigen Knie meiner Tänzerin, sah in das junge, strahlende Gesicht gestante, das ich heute zum ersten Mal in meinem Leben tanze. Sie lächelt und ermunterte mich und antwortet auf meine entzückten Blicke und schmeichelnden Worte wunderbar geschmeidig, nicht mit Worten, aber mit leisen, entzückenden Bewegungen, die uns näher und reizender zusammenbrachten. Fest hielt ich die rechte Hand über ihrer Taille, folgte beglückt und eifrig den Bewegungen ihrer Beine, ihrer Arme, ihrer Schultern, trat ihr zu meinem Erstaunen kein einziges Mal auf die Füße, und als die Musik zu Ende war, blieben wir beide stehen und klatschten, bis der Tanz nochmals gespielt wurde und ich nochmal eifrig, verliebt und andächtig den Ritus vollzog. Als der Tanz zu Ende war, allzu früh, zog das schöne Sammetmädchen sich zurück, und plötzlich stand Hermine neben mir, die uns zugesehen hatte. »Merkst du was?« lachte sie lobend. »Hast du entdeckt, dass Frauenbeine keine Tischbeine sind? Na bravo, den Fuchs kannst du jetzt, Gott sei Dank. Morgen gehen wir auf den Boston los, und in 3 Wochen ist Maskenball in den Globussälen.« Es war Tanzpause. Wir hatten uns gesetzt, und nun kam auch der hübsche junge Herr Pablo, der Saxophonbläser, nickte uns zu und setzte sich neben Hermine. Er schien mit ihr sehr gut Freund zu sein. Mir aber, gestehe ich, wollte bei jenem ersten Zusammensein dieser Herr durchaus nicht gefallen. Schön war er, das war nicht zu leugnen. Schön von Wuchs und schön von Gesicht. Weitere Vorzüge aber konnte ich an ihm nicht entdecken. Auch das mit der Vielsprachigkeit machte er sich leicht. Er sprach nämlich überhaupt nichts. Nur Worte wie Bitte, Danke, Jawohl, Gewiss, Hallo und ähnliche, die er allerdings in mehreren Sprachen konnte. Nein, er sprach nichts, der Senor Pablo. Und er schien auch nicht eben viel zu denken, dieser hübsche Caballero. Seine Beschäftigung war das Saxophonblasen in der Jazzkapelle. Und diesem Berufe schien er mit Liebe und Leidenschaft obzuliegen. Manchmal klatschte er während des Musizierens auch plötzlich in die Hände oder erlaubte sich andere Begeisterungsausbrüche, stieß etwa laute gesungene Worte aus wie »Oh, oh, oh, oh, haha, hallo«. Sonst aber war er sichtlich zu nichts anderem in der Welt, als um schön zu sein, den Frauen zu gefallen, die Kragen und Schlipse neuester Mode zu tragen, auch viele Ringe an den Fingern. Seine Unterhaltung bestand darin, dass er bei uns saß, uns anlächelte, auf seine Armbanduhr sah und Zigaretten drehte, worin er sehr geschickt war. Seine dunklen, schönen Kreolenaugen, seine schwarzen Locken verbargen keine Romantik, keine Probleme, keine Gedanken. Aus der Nähe besehen war der schöne, exotische Halbgott ein vergnügter und etwas verwöhnter Junge mit angenehmen Manieren, nichts weiter. Ich sprach mit ihm über sein Instrument und über Klangfarben in der Jazzmusik. Er musste sehen, dass er es mit einem alten Genießer und Kenner in musikalischen Dingen zu tun habe. Aber darauf ging er gar nicht ein. Und während ich aus Höflichkeit gegen ihn oder eigentlich gegen Hermine etwas wie eine musiktheoretische Rechtfertigung des Jazz unternahm, lächelte er harmlos an mir und meinen Anstrengungen vorüber. Und vermutlich war es ihm völlig unbekannt, dass es vor und außer Jazz auch noch einige andere Musik gegeben habe. Nett war er, nett und artig. Hübsch lächelte er aus seinen großen, leeren Augen. Aber zwischen ihm und mir schien es nichts Gemeinsames zu geben. Nichts von dem, was ihm etwa wichtig und heilig war, könnte es auch für mich sein. Wir kamen aus entgegengesetzten Erdteilen, hatten kein Wort unserer Sprachen gemeinsam. Aber später erzählte mir Hermine Merkwürdiges. Sie erzählte, dass Pablo nach jenem Gespräch ihr über mich gesagt habe, sie möchte doch mit diesem Menschen recht sorgsam umgehen. Er sei ja so sehr unglücklich. Und als sie fragte, woraus er das schließe, habe er gesagt, »Armer, armer Mensch, sieh seine Augen an, kann nicht lachen.« Als nun der Schwarzäugige sich empfohlen hatte und die Musik wieder anfing, stand Hermine auf. »Jetzt könntest du wieder einmal mit mir tanzen, Harry. Oder magst du nicht mehr?« Auch mit ihr tanzte ich nun leichter, freier und fröhlicher, wenn auch nicht so unbeschwert und selbstvergessen wie mit jener anderen. Hermine ließ mich führen und passte sich zart und leicht wie ein Blumenblatt an, und auch bei ihr fand und fühlte ich jetzt alle jene bald entgegenkommenden, bald wegfliehenden Schönheiten. Auch sie duftete nach Weib und Liebe, auch ihr Tanz sang zart und innig das holde, lockende Lied des Geschlechts. Und doch konnte ich auf dies alles nicht ganz frei und heiter antworten, konnte mich nicht völlig vergessen und hingeben. Hermine stand mir allzu nah, sie war mein Kamerad, meine Schwester, war meinesgleichen, sie glich mir selbst und glich meinem Jugendfreund Hermann, dem Schwärmer, dem Dichter, dem glühenden Genossen meiner geistigen Übungen und Ausschweifungen. »Ich weiß es«, sagte sie nachher, als ich davon sprach, »ich weiß es wohl. Ich werde dich zwar doch noch in mich verliebt machen, aber das hat keine Eile. Vorerst sind wir Kameraden, wir sind Leute, welche Freunde zu werden hoffen, weil wir einander erkannt haben. Jetzt wollen wir beide voneinander lernen und miteinander spielen. Ich zeige dir mein kleines Theater, ich lehre dich tanzen und ein bisschen vergnügt und dumm sein, und du zeigst mir deine Gedanken und etwas von deinem Wissen.« »Ach, Hermine, da ist nicht viel zu zeigen. Du weißt ja viel mehr als ich. Was bist du für ein merkwürdiger Mensch, du Mädchen? Überall verstehst du mich und bist mir voraus. Bin ich dir denn etwas? Bin ich dir denn nicht langweilig?« Sie sah mit verdunkeltem Blick zu Boden. »So höre ich dich nicht gerne reden. Denk an den Abend, wo du kaputt und verzweifelt aus deiner Qual und Einsamkeit heraus mir über den Weg gelaufen und mein Kamerad geworden bist. Warum denn, glaubst du, habe ich dich damals erkennen und verstehen können? Warum, Hermine, sag es mir? Weil ich bin wie du. weil ich gerade so allein bin wie du und das Leben und die Menschen und mich selber gerade so wenig lieben und ernst nehmen kann wie du. Es gibt ja immer einige solche Menschen, die vom Leben das Höchste verlangen und sich mit seiner Dummheit und Rohheit schlecht abfinden können. Du? Du? Rief ich tief verwundert. Ich verstehe dich, Kamerad. Niemand versteht dich so wie ich. Und doch bist du mir ein Rätsel. Du wirst ja mit dem Leben so spielend fertig. Du hast ja diese wunderbare Hochachtung vor den kleinen Dingen und Genüssen. Du bist eine solche Künstlerin im Leben. Wie kannst du am Leben leiden? Wie kannst du verzweifeln? Ich verzweifle nicht, Harry. Aber am Leben leiden, oh ja, darin bin ich erfahren. Du wunderst dich, dass ich nicht glücklich bin, weil ich doch tanzen kann und mich an der Oberfläche des Lebens so gut auskenne. Und ich, Freund, wundere mich, dass du vom Leben so enttäuscht bist, da du doch gerade in den schönsten und tiefsten Dingen heimisch bist, im Geist, in der Kunst, im Denken. Darum haben wir einander angezogen, darum sind wir Geschwister. Ich werde dich lehren, zu tanzen, zu spielen und zu lächeln und doch nicht zufrieden zu sein, und werde von dir lernen, zu denken und zu wissen und doch nicht zufrieden zu sein. Weißt du, dass wir beide Kinder des Teufels sind? Ja, das sind wir. Der Teufel ist der Geist. Seine unglücklichen Kinder sind wir. Wir sind aus der Natur herausgefallen und hängen im Leeren. Aber nun fällt mir etwas ein. In dem Steppenwolf-Traktat, von dem ich dir erzählt habe, steht etwas darüber, dass es nur eine Einbildung von Harry sei, wenn er glaubt, ein oder zwei Seelen zu haben, aus ein oder zwei Persönlichkeiten zu bestehen. Jeder Mensch bestehe aus 10, aus 100, aus 1000 Seelen. Das gefällt mir sehr, rief Hermine. Bei dir zum Beispiel ist das Geistige sehr hoch ausgebildet und dafür bist du in allerlei kleinen Lebenskünsten sehr zurückgeblieben. Der Denker Harry ist 100 Jahre alt, aber der Tänzer Harry ist kaum erst einen halben Tag alt. Den wollen wir jetzt weiterbringen und alle seine kleinen Brüderlein, die ebenso klein und dumm und unerwachsen sind wie er. Lächelnd sah sie mich an und fragte leise mit veränderter Stimme, »Und wie hat denn Maria dir gefallen?« »Maria, wer ist das?« »Das ist die, mit der du getanzt hast. Ein schönes Mädchen, ein sehr schönes Mädchen. Du warst ein wenig in sie verliebt, so viel ich sehen konnte.« »Kennst du sie denn?« »Oh ja, wir kennen uns recht gut. Ist dir viel an ihr gelegen?« »Sie gefiel mir und ich war froh, dass sie mit meinem Tanzen so nachsichtig war.« »Na, wenn das alles ist...« »Du sollst dir ein wenig den Hof machen, Harry. Sie ist sehr hübsch und tanzt so gut und verliebt bist du ja auch schon in sie. Ich glaube, du wirst Erfolg haben.« »Ach, das ist nicht mein Ehrgeiz.« »Jetzt lügst du ein wenig. Ich weiß ja, du hast irgendwo in der Welt eine Geliebte sitzen und siehst sie alle halbe Jahre einmal, um dich dann mit ihr zu streiten. Es ist ja sehr hübsch von dir, wenn du dieser merkwürdigen Freundin treu bleiben willst, aber erlaube mir, das nicht so ganz ernst zu nehmen. Ich habe dich überhaupt im Verdacht, dass du die Liebe furchtbar ernst nimmst. Das magst du tun, du magst auf deine ideale Art lieben, so viel du willst, das ist deine Sache. Ich habe dafür nicht zu sorgen. Wofür ich aber zu sorgen habe, das ist, dass du die kleinen, leichten Künste und Spiele im Leben etwas besser erlernst. Auf diesem Gebiet bin ich deine Lehrerin und werde dir eine bessere Lehrerin sein, als deine ideale Geliebte es war. Darauf verlasse dich. Du hast es recht nötig, wieder einmal bei einem hübschen Mädchen zu schlafen, Steppenwolf. Hermine, rief ich gepeinigt, sieh mich doch an, ich bin ein alter Mann. Ein kleiner Junge bist du, und ebenso, wie du zu bequem warst, um tanzen zu lernen, bis es beinahe zu spät war, so warst du auch zu bequem, um lieben zu lernen. Ideal und tragisch lieben, o Freund, das kannst du gewiss vortrefflich. Ich zweifle nicht daran. Alle Achtung davor. Du wirst nun lernen, auch ein wenig gewöhnlich und menschlich zu lieben. Der Anfang ist ja gemacht. Man kann dich schon bald an einen Ball gehen lassen. Nun, den Boston musst du erst noch lernen. Damit beginnen wir morgen. Ich komme um 3 Uhr. Wie hat dir übrigens die Musik hier gefallen? Ausgezeichnet. Siehst du, das ist auch ein Fortschritt. Du hast zugelernt. Bisher hast du alle diese Tanz- und Jazzmusik nicht leiden können. Sie war dir zu wenig ernsthaft und tief. Und nun hast du gesehen, dass man sie gar nicht ernst zu nehmen braucht, dass sie aber sehr nett und entzückend sein kann. Übrigens, ohne Pablo wäre die ganze Kapelle nichts. Er führt sie. Er heizt ein.«